Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der Oriental Experience hier im Soundcheck. Alte und neue Musik aus der Türkei gibt's noch bis 3 Uhr. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Die kurdische Sängerin Ayşe Şan in einer historischen Aufnahme, vermutlich aus den 60er Jahren. Chazal, Chazal heißt das Volkslied. Chazal ist das kurdische Wort für Reh. Es wird auch als weiblicher Vorname verwendet. Ayşe Şan wurde 1938 im Osten der Türkei in Diyarbakır geboren. Ihre ersten öffentlichen Auftritte hatte sie im Alter von 20 Jahren. Ihr Vater war selber Liedersänger, aber als es Ayşe in die Musikwelt zog, versuchten er und Ayşes Brüder, sie von öffentlichen Auftritten abzubringen. Ihre Leidenschaft für die Musik siegte letztlich. Mit 20 hatte sie nach dem Willen des Vaters einen Mann geheiratet. Die Ehe hielt nicht lange. 3 Monate nach der Geburt des Kindes verließ sie schweren Herzens Mann und Kind und ihre Herkunftsfamilie. Ayşe Şan ließ sich in Gaziantep nieder, wo sie als Näherin arbeitete und türkische Lieder für die örtlichen Rundfunkstationen sang. Nach ihrem Umzug nach Istanbul 1960 konnte sie das erste Mal Lieder in kurdischer Sprache aufnehmen. Die Plattenfirma, die sie unter Vertrag genommen hatte, tat etwas, zumindest damals nicht Untypisches. Sie nahm Ayşe Şan vertraglich die Rechte an den Aufnahmen ab. Für die Veröffentlichung ihrer Aufnahmen bekam sie jahrelang nichts. Steht zumindest in einer Ayşe Şan-Biografie der Website Kurd Online, Kurdish Music, Videoclips and Art. Ayşe Şan sang nicht nur Volkslieder, sie schrieb auch selber Songs, zum Beispiel über das Los der Kurden und über die Erfahrung als Frau in der Gesellschaft. Es gibt ein Lied, das den Schmerz der Frau eines Bigamisten beschreibt, ein anderes Lied setzt sich mit den Rechten der Frauen auseinander. Und ein Lied widmete sie ihrer Mutter. Ins Deutsche übersetzt heißt es: Ich bin Alleinmutter. Ihre Mutter hatte sich vor ihrem Tod von ihren Söhnen gewünscht, noch einmal ihre Tochter Ayşe zu sehen. Die Söhne weigerten sich, ihre Zustimmung zu dem Treffen zu geben. Anfang der 70er Jahre lebte Ayşe Şan kurze Zeit in Deutschland. Als dort ihre Tochter stirbt, kann sie vor lauter Schmerz nicht mehr singen, jahrelang. 1979 besuchte sie dann den kurdischen Teil des nördlichen Irak. Sie wird dort herzlich empfangen, lernt viele bekannte Musiker kennen und tritt mit ihnen auf. Bei der Wiedereinreise in die Türkei wird sie erst einmal festgenommen, aus politischen Gründen, heißt es in der Biografie von Kurd Online. 1980 ließ sie sich in Izmir nieder. In den Jahren bis zu ihrem Tod 1996 arbeitete sie in einer Poststelle vor Ort. Sie sang zwar immer noch und es gab auch neue Aufnahmen, aber leben konnte sie von ihrer Kunst nicht. Ayşe Şans CD mit Volksliedern und ein paar eigenen Songs fand ich neulich in einem CD- und Kassettenladen in der Kolbstraße in Köln. Thank you. ettim, kendimi terk ettim. Ele kalan eller gibi dona kaldım. Kargaya inanan tilkiye bak sen. Hep deme boş yere hak yemem. Hep içimdeki zaten mahkeme. Boş yere aktı düşünce kaç kere. Sahte kar değil bu yan, biz harbi kar. Halbuki bu kez çok sıyan var mı yok. Ama hep figan edenin karnı tok. Çeşitli bol kırılıyor her bir kol. Var mı ki boşa gitmeyen hiçbir yol. Her bir yeri kaplayan derin bulut. Aklım uç diyor bana, gönül unut. Sıyan oluyor, yazık oluyor. Dumana bak, dumana kat kendini bir ayağa kalk. Sığdıramasak keşke neşe dolu günlere göç yapalım. Gel gör kanallar herkes derdine yansın. Gülecek sebep yok olsun varsın. Bize her gün bayram bak erken kalk. Oyunun içinde sen de varsın. Sonsuz olsa gün doya doya gezsek. Cepte para olsa sinemaya gitsek. Patlat bir şarkı neşemiz gelsin. Gülünce ay ben demişti dersin. Her gün kavga dövüş nereye kadar. Boş beyinli yöneticiler var sana yol gösterecek. Kimse yoksa sen eğlen gül salla dibine kadar. Baksa tek çaren acı değil tatlı olsun halen. Dünya tersine dönüyor bak. Mutsuz oldukça geri geliyor ufak. Bir gülümseme lazım kalk hadi harekete geçmeden olmaz. Yok yok Güneş batıdan doğacaksa bir gün. O büyük aşklar da bitecek bir gün. Ardından yandığın sevgiliyi kahkahayla anacaksın bir gün. Boş durunca paslanır bu beden. Kazma küreye pek yakınız zaten. Değer mi vakti oturarak harcamaya kalk ayağa. Sen de bizimle eğlen. Aktuelle Musik aus Istanbul war das. Los ging's mit der Psychedelic Metal Arabesque Dub Band Fairuz Derin Bulut zusammen mit dem Rapper Cesar. Dessen Skills waren schon 2005 in Fatih Akins Film Crossing the Bridge dokumentiert worden. Die Zusammenarbeit von Fairuz Derin Bulut und Cesar ist auf CD bisher nur in der CD-Kompilation Beyond Istanbul Volume 2 veröffentlicht worden, letztes Jahr. Diese Querbeet-Sammlung mit hörenswerter Musik aus der Türkei wurde von DJ İpek İpekçiolo mit viel Kenntnis und Lust an unterschiedlichster Musik zusammengestellt. Geboren wurde die Tochter von Immigranten aus der Türkei in München, sie lebt seit langem in Berlin. Die Band Fairuz Derin Bulut existiert seit dem Jahr 2000. Nach ersten Erfolgen bei Bandwettbewerben erschien das erste Album von Fairuz Derin Bulut im Jahr 2003. Produziert wurde es von den Gründern der Band Baba Zula. Letztere waren auch in Fatih Akins Crossing the Bridge zu sehen und sie erhielten dadurch einen erheblichen Popularitätsschub, auch international. Das zweite Album von Fairuz Derin Bulut erschien im vergangenen Jahr. Es brachte 10 ganz eigene Coverversionen von Arabesque-Liedern. Arabesque existiert als Musikstil seit den 60er Jahren. Die von arabischer Musik beeinflussten Geigeneinwürfe kommen zwar lange schon oft nur von Keyboards, aber die Texte der Arabesque-Lieder sind bis heute schicksalsschwer und melancholisch. Fairuz Derin Bulut traten vor einer Woche bei der Ruhr-Triennale im Rahmen einer Gala mit türkischer Musik auf. Danach hatten sie noch einen Gig in Berlin, präsentiert von DJ İpek İpekçiolo. Eine der Zeilen, die Cesar mit Fairuz Derin Bulut rappte, geht so. Mein Verstand sagt, flieg, das Herz hingegen, vergiss. Cesar hat auch eine jüngere Schwester, sie war auch in dem Film Crossing the Bridge zu sehen, war damals aber noch in den Anfangstagen ihrer Karriere als Rapperin. Sie heißt Ayben und hat 2008 ein erstes Album veröffentlicht. Der Track, der nach Fairuz Derin Bulut und Cesar zu hören war, ist aber nicht vom Soloalbum von Ayben. Dieser Track entstand in Zusammenarbeit mit Engin Gürkay und Nabis. Romano Hip Hop heißt die Nummer. Die Fusion von traditioneller Roma-Musik mit dem Rap von Ayben findet sich auf einer anderen Kompilation türkischer Musik. Sie kommt auch aus Deutschland. Die Sammlung ist schon die 5. Doppel-CD aus einer ganzen Reihe mit Musik zwischen Tradition und Moderne aus der Türkei. Made in Turkey heißt die Reihe, Clubstar die Produktionsfirma. Zusammengestellt hat die Sammlung Gülbahar Kultur. Gülbahar Kultur wurde 1965 in der Türkei in Ordu geboren. Sie lebt in Bremen und arbeitet als Autorin und Schriftstellerin in deutscher und türkischer Sprache. Seit 1999 präsentiert sie Musik beim Funkhaus Europa des WDR, seit 2002 auch beim Istanbuler Sender Açık Radio. Für den türkischen Markt stellt sie CD-Kompilationen mit interessanter Musik aus Deutschland zusammen. Für den deutschen Markt erstellte sie zum Beispiel die 5 Doppel-CDs Made in Turkey. Hier ist noch einmal Musik von dem Türkei-Sampler von DJ İpek İpekçiolo. Das Lied handelt von Sex und wurde von einem bekannten Komponisten türkischer Kunstmusik geschrieben. Açılır, göğüsler yana saçılır, herkesin gözü açılır. Adına da derler sek, adına da derler sek. Japone kollar açılır, göğüsler yana saçılır, herkesin gözü açılır. Adına da derler sek, adına da derler sek. Sek, sek, sek. Elbise moda, mine etek giymiş o da, yaşasın der en son moda. Adına da derler sek, adına da derler sek. Kağıttan elbise moda, mine etek giymiş o da, yaşasın der en son moda. Adına da derler sek, adına da derler sek. Sek, sek, sek. Bombası olmuş meğer, herkesin dilinde gezer. Sosyete böyleymiş meğer. Adına da derler sek, adına da derler sek. Sek bombası olmuş meğer, herkesin dilinde gezer. Sosyete böyleymiş meğer, adına da derler sek. Adına da derler sek. Sek, sek, sek. Kalçaları bomba gibi, kolları da asma kabak. Gören gözler şaşı olur, amanın kadına bak. Amanın kadına bak. Kalçaları bomba gibi, kolları da asma kabak. Gören gözler şaşı olur, amanın kadına bak. Adına da derler sek. Sek, sek, sek. Sek bombası mı neymiş, Allah'ıma güzel şeymiş. Gözlerimiz yaptı bayram, dayan kesene ağam. Dayan kesene ağam. Ses bombası mı neymiş, Allah'ıma güzel şeymiş. Gözlerimiz yaptı bayram, dayan kesene ağam. Adına da derler sek. Sek, sek, sek. Çıplaklar kampına döndü, görenin gözleri döndü. Bu gidişle ocak söndü, adına da derler sek. Adına da derler sek. Çıplaklar kampına döndü, görenin gözleri döndü. Bu gidişle ocak söndü, adına da derler sek. Adına da derler sek. Sek, sek, sek. Ne ferman dinler ne kadı, sosyetik çıkmıştır adı. Cennetten mi gelmiş tadı, adına da derler sek. Adına da derler sek. Ne ferman dinler ne kadı, sosyetik çıkmıştır adı. Cennetten mi gelmiş tadı, adına da derler sek. Adına da derler sek. Sek, sek, sek, sek. Jolie, sur les traits. alte Musik aus der Türkei geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war gerade eine Trilogie mit Rare Grooves aus der Türkei der 60er Jahre. Los ging's mit einem Lied, das den Titel Sex, Sex, Sex trägt. Komponiert hat das Lied über Sex der sonst im Bereich Kunstmusik arbeitende Komponist Arif Sami Toker. Dargeboten wurde es wie ein Stück Volksmusik, die Sängerin heißt Sevil Öztali. Ich zitiere: Offene Arme, befreite Brüste. Die Leute drumherum machen große Augen. Man nennt es Sex. Kleider aus Papier sind der letzte Schrei. Der Minirock ist überall. Lang lebe der neue Trend. Man nennt es Sex. Sie wurde zu einer Sexbombe. Alle tratschen über sie. Das muss der Jetset sein. Man nennt es Sex. Sie hat bombige Hüften und lange Arme. Alle schielen nach ihr, wenn sie in der Nähe ist. Alle sagen, schau dir diese Frau an. Man nennt es Sex. Soweit ein Textzitat aus dem Lied Sex, Sex, Sex, gesungen von Sevil Öztali, zu finden auf der CD Beyond Istanbul Volume 2 vom Münchner Trikont Label. Danach gab es eine Band, die sich nach einem elitären Gymnasium in Istanbul benannte, Galatasaray Lisesi. Der Song stammt aus dem Jahr 1968 und wurde in französischer Sprache gesungen. Sazi heißt er, und natürlich geht es in dem Lied um die bezaubernde Sazi in Paris und darum, wie schön die Liebe ist, wenn sich Held und Sazi in der Metro umarmen. Die alte Single von Galatasaray Lisesi wurde letztes Jahr auf einer Vinyl-Kompilation von DJ Fabio aus Frankreich wieder veröffentlicht. Die LP heißt Anatolia Rocks Volume 1. In diesem Jahr soll bereits Volume 2 von Anatolia Rocks erschienen sein. Zum Schluss der Trilogie mit Musik aus den 60er Jahren gab es eine alte Melodie im 9/8-Takt in der Version der Band Haramilerm. Chamlicha Yolunda heißt die Nummer. 1971 erschien das nächste Stück. Hier ist Zelda Bajans erste Single, ein Volkslied auf ein Gedicht von Pir Sultan Abdal. Pir Sultan Abdal ist ein türkisch-alevitischer Dichter und erlebte im 16. Jahrhundert und er gilt als Rebell gegen das damalige osmanische Establishment. Hier ist Zelda mit einem Liebeslied voller Sehnsucht. Der Katib, der Ortsschreiber, wird um Hilfe beim Schreiben eines Briefes an den Geliebten gebeten. Kadip arzu halim yaz. akşamdan akşama verirler çorbe. Akşamdan akşama verirler çorbe. İş başına gelende atarlar sofre. İş başına gelende atarlar sofre. Ya ben ağlamayam, kimler ağlasın? Ya ben ağlamayam, kimler ağlasın? Das war eine Trilogie mit Liedern der alevitischen Sängerin Zelda Bahsan. Damals nannte sie sich einfach Zelda. Zuletzt gab es die zweite Single von Zelda. Auch sie wurde, wie Single Nummer 1 am Anfang der Trilogie, 1971 veröffentlicht. Tatle Dilim heißt das bezaubernde Liebeslied. Komponiert hat es Neşet Ertaş. Neşet Ertaş spielt Saz und singt und komponiert seine eigenen Lieder. Neşet Ertaş hat in der Türkei als wandernder Volkssänger und Dichter gearbeitet. Später kam er nach Deutschland. Wahlheimat wurde für ihn Köln. Musik macht er auch weiterhin. In den letzten Jahren tritt er auch wieder öfter in der Türkei auf. Das dritte Lied von Zelda, das, was ein wenig nach Chanson und klassischer Kammermusik klingt, ist alles andere als ein Liebeslied. Es zeigt die andere Seite von Zelda, die politische Kämpferin. Das Lied heißt Hasan Kalesi. Darin wird Mehmet angesprochen. Der Soldat Mehmet ist eine feststehende Redewendung im Türkischen. Er repräsentiert den typischen Vertreter des Fußvolks der Armee. Mehmet, sieh die Wahrheit, verlass die Armee, hör auf, gegen uns zu kämpfen, mach bei uns mit, kämpfe gegen sie. Zelda Bahsan musste nach dem Militärputsch 1980 zweimal ins Gefängnis, 1980 und 1984. Ein paar Jahre später konnte sie sich auch einem internationalen Publikum vorstellen, bei einem von Peter Gabriels Womad Festivals und beim Glastonbury Festival 1987. Zelda macht weiterhin bis heute Musik. I'm gonna go get some more. Das waren noch einmal weibliche Perspektiven aus Istanbul. Los ging's mit Nil Karaibrahimgil. Letztes Jahr erschien ihr viertes Album, zu hören war daraus eine Art Beschwerdebrief an den Lover. Der Schmerz über das drohende Ende der Liebe ist so stark, dass die Heldin ganz verwirrt ist, aber nicht so verwirrt, dass sie dem Lover nicht Zeilen wie diese reichen kann. Es heißt, Liebe braucht Geduld und einen Versuch. Einverstanden. Aber wo ist deine Geduld? Hast du's eilig oder bist du auf der Flucht? Nach Nil war Burçin Elmas zu hören. Burçin Elmas firmiert auch unter dem Projektnamen Jazz Juliet. Sie komponiert und spielt Saxophon und stellt aber auch reine Computermusik her. Burçin Elmas gehört zu den Musikerinnen und Musikern aus Istanbuls freier Musikszene zwischen Jazz, Elektronik und Rock, die in der kommenden Ausgabe des Musikmagazins Wire präsentiert wird. Allerdings bekommen nur die Abonnenten die Musik als exklusive Downloads. Yeah. Noch einmal eine andere Variante des türkischen Musiklebens. Das war die türkische Metalband Pentagram beim Konzert zum 20-jährigen Jubiläum der Band 2007 in Istanbul. Die Band hat zu Anfang nur in englischer Sprache gesungen, später kamen auch türkische Songtexte hinzu. Zu hören waren gerade zwei Songs, Rotten Dogs und ein Lied des blinden Volkssängers und Saz-Spielers Aşık Veysel. Aşık Veysel lebte von 1894 bis 1973. Er wird von Menschen aus allen Schichten verehrt und offensichtlich auch von den Pentagram-Musikern. In dem Lied von Aşık Veysel, das Pentagram hier als Metalstück inszeniert haben, werden Gott vorwurfsvolle Fragen gestellt, zum Beispiel diese. Du lässt Ungerechtigkeit zu, stimmt es nicht, dass du dessen schuldig bist? Knapp zwei Soundcheck-Stunden mit alter und neuer Musik aus der Türkei gehen so langsam zu Ende. Hinweisen möchte ich noch auf eine exzellente Website mit englischsprachigen Texten zu vielen Facetten türkischer Rock- und Popmusik der 60er und 70er Jahre. Die Website wurde von einem Fan aus Belgien initiiert und ist am leichtesten zu finden, wenn man folgende Begriffe in die Suchmaschine eingibt. Turkish Progressive Music, 60s and 70s. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Ganz besonders herzlich bedanken möchte ich mich bei Sercan Özökten. Ohne seine Hilfe hätte ich Ihnen heute Nacht gar nichts über die Inhalte der Lieder und deren Hintergrund erzählen können. Çok teşekkürler Sercan. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 3 Uhr jetzt noch Gürül Ayabas und sein Ensemble mit einer Coverversion eines der populären ungarischen Tänze von Johannes Brahms.